Hi and a wonderful good morning, wherever in the world you are. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, wo auch immer auf der Welt du bist. We did not finish that verse 20. Wir haben den Vers 20 nicht zu Ende gelesen. We only finished about the statement about debate. Wir haben nur die Aussage über die Debatte beendet. Now, let's go into the last statement. Nun wenden wir uns der letzten Aussage zu. Hasn't God demonstrated that the wisdom of this world system is utter foolishness? Hat Gott nicht gezeigt, dass die Weisheit dieses Weltsystems völlige Torheit ist? Ooh, we could talk so much about this. Wir könnten so viel darüber reden. Do you know, it's very interesting that the Bible says, es ist sehr interessant, dass die Bibel sagt, that the wisdom of this world system is complete foolishness. Dass die Weisheit dieses Weltsystems völlige Torheit ist. Now I'm going to tell you my own opinion. Ich sage dir jetzt meine Meinung dazu. And you, of course, you can always disagree with my opinion. Und du kannst natürlich immer andere Auffassung sein als ich. It is my opinion that hardly any Christian that I've ever met believes this. Meiner Meinung nach glaubt kaum ein Christ, den ich je getroffen habe, daran. Why do I believe that? Warum glaube ich das? Because as I look at the Christian friends that I know all over the world, weil wenn ich mir meine christlichen Freunde auf der ganzen Welt ansehe, they live their lives according to the wisdom of this world system. Sie ihr Leben nach der Weisheit dieses Weltsystems leben. So think. Überleg mal. If the Bible says, wenn die Bibel sagt, that the wisdom of this world system is total foolishness. Dass die Weisheit dieses Weltsystems eine große Torheit ist. What does that mean? Was bedeutet das dann? That means, unless you really, really believe this, das heißt, wenn du nicht wirklich daran glaubst, you will still make many life decisions based on the wisdom of this world. Wirst du viele Entscheidungen in deinem Leben nach der Weisheit dieser Welt treffen. So think. Denke also nach. Look at your life. Schau dir dein Leben an. How do you make basic and important decisions? Wie triffst du grundlegende und wichtige Entscheidungen? How do you make decisions about the future? Wie triffst du Entscheidungen für die Zukunft? How do you make decisions regarding your family? Wie triffst du Entscheidungen für deine Familie? How do you make decisions regarding the education of your children? Wie triffst du Entscheidungen über die Erziehung deiner Kinder? How do you make financial decisions? Wie triffst du finanzielle Entscheidungen? How do you make decisions where you work and where you live? Wie triffst du Entscheidungen darüber, wo du arbeitest und wo du wohnst? And you can ask about every single area of your life. Du kannst nach jedem einzelnen Bereich deines Lebens fragen. If you make your decision according to the wisdom that this world has to offer, wenn du deine Entscheidungen nach der Weisheit triffst, die diese Welt zu bieten hat, you do not believe what the Bible says here. Glaubst du nicht, was die Bibel hier sagt? Because the Bible says, denn die Bibel sagt, the system of this world has a certain wisdom. Das System dieser Welt hat eine gewisse Weisheit, but before God it is complete foolishness. Aber vor Gott ist es völlige Torheit. You know, it's really interesting that crazy and radical Christians, es ist wirklich interessant, dass verrückte und radikale Christen, they are even considered a little strange by most Christians. Von den meisten Christen sogar als ein bisschen seltsam angesehen werden. Many decisions I have made. Ich habe viele Entscheidungen getroffen. That do not make any sense according to this world system. Die nach dem System dieser Welt keinen Sinn ergaben. And when I made these decisions, als ich diese Entscheidungen traf, even Christians said to me, Reinhard, you are crazy. Sagten sogar Christen zu mir, Reinhard, du bist verrückt. What does this show me? Was zeigt mir das? It shows me that even Christians believe that the wisdom of this world system is good wisdom. Es zeigt mir, dass sogar Christen glauben, dass die Weisheit dieses Weltsystems eine gute Weisheit ist. But it's not. Aber das ist sie nicht. The only real wisdom is God's wisdom, which is opposite of the world's wisdom. Die einzig wahre Weisheit ist die Weisheit Gottes, die das Gegenteil der Weisheit der Welt ist. I really like. Mir gefällt sehr, that it uses the word world system here in the Passion. Dass hier in der Passion das Wort Weltsystem verwendet wird. Because in the original language there are different words for the word world. Denn in der Originalsprache gibt es verschiedene Wörter für das Wort Welt. And the New King James Version it says the wisdom of this world. In der New King James Übersetzung heißt es, die Weisheit dieser Welt. And that's why people don't understand that. Deshalb verstehen die Leute das auch nicht. But in the original Greek it doesn't say the wisdom of the world. Aber im griechischen Original heißt es nicht die Weisheit der Welt. It says the wisdom of this world system. Sondern die Weisheit des Weltsystems. So the Passion is translated the way God is really trying to say it. Die Passion wird also so übersetzt, wie Gott es wirklich sagen will. So look at how the system of this world makes decisions. Schau mal, wie das System dieser Welt Entscheidungen trifft. How it makes any decisions in any area of life. Wie es Entscheidungen in jedem Bereich des Lebens trifft. And then you tell me. Und dann sage mir. If you think that this is wise or it is not wise. Ob du das für klug oder unklug hältst. You know, I remember I was sitting with a man that I consider a great man of God. Ich erinnere mich, dass ich mit einem Mann zusammensaß, den ich als einen großen Mann Gottes halte. Some years, many, many years ago when I lived in America. Vor vielen, vielen Jahren, als ich in Amerika lebte. And they were talking about, oh, we Christians, we all have to store up food. Und er sprach darüber, oh, wir Christen, wir alle müssen Vorräte anlegen. The world is coming to an end. Die Welt geht zu Ende. The Muslims are taking over. Die Muslime übernehmen die Macht. War is coming to America. Und es wird Krieg in Amerika geben. And we need to, everybody needs to store up food and water for 90 days. Und jeder muss Lebensmittel und Wasser für 90 Tage einlagern. And you know, Debbie said to me, do you think we can do that? Debbie sagte zu mir, meinst du, wir kriegen das hin? I said, not in my house. Ich sagte, nicht in meinem Haus. Of course not. Nein, natürlich nicht. And a lot of people around me put pressure on me. Und eine Menge Leute um mich herum haben Druck auf mich ausgeübt. We are talking about maybe 14, 15, 16 years ago. Wir reden hier über die Zeit vor 14, 15, 16 Jahren. And I said no. Und ich sagte nein. And they said to me, Reinhard, you will be so sorry when this bad stuff is going to happen really soon. Und sie sagten zu mir, Reinhard, es wird dir leid tun, wenn diese schlimmen Dinge bald passieren. Even the great man of God, David Wilkerson. Sogar der große Mann Gottes, David Wilkerson. One of the most outstanding men of God I know. Einer der herausragendsten Männer Gottes, die ich kenne. And he preached that too. Er predigte das auch. And then what happened? Was passierte dann? And then he went to be with Jesus. Er ging, um bei Jesus zu sein. So what does he need his food now for on this earth? Wozu braucht er jetzt seine Nahrung auf dieser Erde? So I always said, no, this is worldly wisdom. I will not live by worldly wisdom. Also habe ich immer gesagt, nein, das ist weltliche Weisheit. Ich werde nicht nach weltlicher Weisheit leben. It's foolishness to God. Sie ist eine Torheit für Gott. But do you know what really strengthened me in my belief? Was mich aber wirklich in meinem Glauben bestärkte, was when I heard a man of God say this, war der Satz, den ich von einem Mann Gottes hörte. That if we act by wisdom, wenn wir nach unserer Weisheit handeln, we don't need faith. Brauchen wir keinen Glauben. When I heard that statement, als ich diese Aussage hörte, I said, okay, now I will never live that way. Sagte ich, okay, so werde ich nie leben. Because they are now discouraging me to live a life of faith. Sie entmutigen mich nämlich, ein Leben im Glauben zu führen. My whole life I've been trying to live a radical life of faith. Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, ein radikales Leben im Glauben zu führen. See, human wisdom will do that. Die menschliche Weisheit wird das tun. But before God it is foolishness. Aber vor Gott ist sie eine Torheit. So don't live by foolishness, by submitting to the wisdom of this world. Lebe also nicht nach der Torheit, indem du dich der Weisheit dieser Welt unterwirfst. Tomorrow we will continue. Morgen geht es weiter.